Hi, friends. Hallo, Freunde. What an incredible and amazing beautiful life this is. Was für ein herrliches, schönes Leben das doch ist. He lives inside of me. Do you know what else this means? Er lebt in mir. Weißt du, was das noch heißt? It doesn't only mean that you should live a life of always expecting glory. Es bedeutet nicht nur, dass du ein Leben führen solltest, in dem du immer Herrlichkeit erwartest. It doesn't only mean that. Das ist nicht die einzige Bedeutung. It means the source of everything you need is already inside of you. You don't have to go and find it somewhere else. Es bedeutet auch, dass die Quelle von allem bereits in dir ist und du sie nicht irgendwo anders suchen und finden musst. So think about this. Denk darüber nach. I'm gonna stir your thinking a little bit. Ich werde dein Denken etwas aufrütteln. So really, where is the source of your provision? Wo ist wirklich die Quelle deiner Versorgung? It's inside of your heart. In deinem Herzen. Because everything you have is through Jesus. Denn alles, was du hast, kommt durch Jesus. So we try to find provision from outside, externally, and we wreck ourselves. Wir versuchen, die Versorgung außerhalb unseres Herzens zu finden und mühen uns ab. Where is the source of your healing? Wo ist die Quelle deiner Heilung? It's inside of you. Sie ist in dir. You know, think about it. The source of everything is literally living in you. That's the home. Überleg doch, die Quelle von wirklich allem lebt buchstäblich in dir. Das ist ihr Zuhause. Where is the source of you becoming a loving person? Wo ist die Quelle dafür, dass du eine Person wirst, die liebt? The source of you becoming a loving person is actually living inside of your heart. Die Quelle, um ein liebevoller Mensch zu sein, lebt in deinem Herzen. Look how Paul continues. Schau, wie Paulus fortfährt. This mystery of Christ embedded within us. Dieses Geheimnis Christi, das in uns eingebettet ist. It becomes a heavenly treasure chest of hope filled with the riches of glory for his people. Wird zu einer himmlischen Schatztruhe der Hoffnung, die mit dem Reichtum der Herrlichkeit für sein Volk gefüllt ist. And God wants everyone to know it. Und Gott möchte, dass jeder davon erfährt. Look, God doesn't want everybody to know, hey, if you don't get safety, go to hell. Schau, Gott möchte nicht, dass jeder weiß, hey, wenn du nicht gerettet bist, kommst du in die Hölle. God wants everybody to know, you can have Jesus live inside of your heart. Gott möchte, dass jeder weiß, du kannst Jesus in deinem Herzen wohnen haben. This is the heavenly treasure chest that we need to live by. Das ist die himmlische Schatztruhe, aus der wir leben müssen. Do you know, can you imagine if we would actually truly believe that Jesus literally lives inside of my heart? Kannst du dir vorstellen, wenn wir wirklich glauben würden, dass Jesus buchstäblich in unseren Herzen lebt? This would have so many practical implications. Das hätte so viele praktische Auswirkungen. If you need direction for your life, you would never go on the outside and try to find a prophet or pastor or other leader to tell you what to do. Wenn du Wegweisung für dein Leben brauchst, würdest du nie zu einem Propheten, Pastor, Leiter oder sonst wem gehen, der dir sagt, was du tun sollst. You would talk to Jesus in your heart. Du würdest mit Jesus in deinem Herzen reden. But you know what it also would have an implication? Weißt du, welche Folge das noch hätte? You would have to spend more time in quietness. Du müsstest mehr Zeit in der Stille verbringen. So that you could listen to the one who is in your heart talking to you. Damit du auf den hören kannst, der in deinem Herzen ist und mit dir spricht. You know, he is embedded and that's my treasure chest of hope. Er ist eingebettet und das ist meine Schatztruhe der Hoffnung. You know, I have this deep conviction. Weißt du, ich habe diese tiefe Überzeugung, that everything that's man-made and man-built is going to collapse. Dass alles Menschengemachte und von Menschen aufgebaute zusammenbrechen wird. You know, not only church, nicht nur Gemeinden, but so many other Christian ministries, sondern auch so viele andere christlichen Dienste. You know, we've built them with our force, with our strength. We're now trying to sustain them, and it's such a miserable life. Wir haben sie in unserer Kraft und Stärke aufgebaut, und jetzt versuchen wir sie am Laufen zu halten, und das ist solch ein miserables Leben. You know, we start our Christian life by believing in Jesus being our Savior, and then we strive for years to become good Christians. Wir beginnen unser christliches Leben, indem wir glauben, dass Jesus unser Retter ist. Und dann strengen wir uns jahrelang an, um gute Christen zu werden. And that's why so many people look at Christians and think, that's the life? No, thank you. Deshalb schauen viele auf Christen und denken, wenn das Leben ist, dann nein, danke. So this wrong gospel, as I like to call it, dieses falsche Evangelium, wie ich es gern nenne, Yeah, it's a wrong gospel. Ja, es ist ein falsches Evangelium. You know, it's like Jesus gets you saved into heaven, but the rest of your Christian life is all depends on how good and hard you work. Dass Jesus dich gerettet hat, damit du in den Himmel kommst, aber alles andere hängt davon ab, wie hart du arbeitest und wie gut du bist. These wrong gospels I hate because it gives the strong an advantage and the weak a disadvantage. Dieses falsche Evangelium hasse ich, denn es gibt dem Starken einen Vorteil und der Schwache ist benachteiligt. But think about it. Aber überleg mal. If everything depends on this mystery, which is the divine treasure chest. Wenn alles von diesem Geheimnis abhängt, was die göttliche Schatztruhe ist. Everything depends on this. Alles hängt davon ab. Now you tell me who has an advantage and who doesn't. Dann sag mir, wer hat einen Vorteil und wer nicht. You can have the worst past of anybody in this world. You still don't have a disadvantage. Du kannst die schlimmste Vergangenheit aller Menschen dieser Welt haben, trotzdem hast du keinen Nachteil. Because it's the one that lives inside of you that makes all the difference. Denn es ist der eine, der in dir lebt, der den ganzen Unterschied macht. He loves through you. Er liebt durch dich. He heals through you. Er heilt durch dich. He looks into the future with faith through you. Er schaut durch dich mit Glauben in die Zukunft. Everything that needs to be completed, he will do as long as you surrender to the one who lives in you. Alles, was noch vollendet werden muss, wird tun, solange du ihm, der in dir lebt, hingegeben lebst. So once you understand that the Christ in you is the secret, not you for Christ. Sobald du also verstehst, dass der Christus in dir das Geheimnis ist und nicht du für Christus. You really have no other option but just to learn on a continually daily basis to surrender to the one who is in you. Dann hast du wirklich keine andere Option, außer dich täglich immer wieder dem hinzugeben, der in dir ist. And as you do this, this beautiful heavenly treasure chest. Und indem du das tust, wird diese schöne himmlische Schatztruhe. It's going to be a treasure chest that's going to spill over to the people around you. Eine Schatztruhe werden, die auf die Menschen um dich herum überschwappen wird. Not only will it fill your life with all these treasures, but other people will be able to get it too. Sie wird nicht nur dein Leben mit all den Schätzen füllen, sondern andere werden sie auch bekommen. Remember this. Denk daran. Christian life is never only about us. Das Christenleben dreht sich nie nur uns. Yes, Jesus gave us a new covenant for us. I understand that. Ja, Jesus gab uns den neuen Bund für uns. Das verstehe ich. But look, Paul is very clear, and God wants everyone to know it. Aber schau, Paulus ist sehr deutlich. Und Gott möchte, dass jeder davon erfährt. The whole world needs to know that there is a treasure chest that can be in their hearts and it's a heavenly treasure chest. Die ganze Welt muss erfahren, dass es eine Schatztruhe gibt, die in ihren Herzen sein kann und dass eine himmlische Schatztruhe ist. Christ in you is the treasure. Christus in dir ist der Schatz. Let's live connected to Christ in us and share this with the whole world. Leben wir doch in der Verbindung mit Christus in uns und teilen das mit der ganzen Welt. Thank you, friends. Danke, Freunde.